Gedicht 1 aus Portugiesische Sonette von Elizabeth Barrett Browning. Übertragen durch Hans Böhm. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Ich dacht an Theokrit, wie er gesungen. Die süßen Jahre, die ersehnten, lieben. Die in den Gnadenhänden eine Gabe herniedertragen jedem Sterblichen. Und als ich nachsann seinem alten Ton, erdämmerten vor mir durch meine Tränen die traurig süßen, schwermutvollen Jahre, ach, meine Jahre, und ein jedes warf ein Dunkel über mich. Und wie ich weinte, glitt's hinter mir geheimnisvoll heran, und bog am Haar mich rückwärts, und es scholl, gebietend, in mein Sträuben, rate nun, wer hält dich? Und ich flüsterte, der Tod. Doch silbern tönt es wieder, Tod nicht, Liebe. Ende von Gedicht 1.